Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 21. Januar 97. Wir haben ein Exemplar vom 12. Stück der Horen gesehen und sind sehr auf die Fortsetzung von Agnes von Lilien gespannt. Ich habe Auftrag von Minna und Dorchen, dich um baldige Einrückung des Folgenden zu bitten. Über den Verfasser wird oft unter uns gestritten. Minna hatte eine Idee, dass es von dir sein könnte. Ganz unwahrscheinlich ist der Gedanke nicht, nur zweifle ich, dass du dir die Mühe machen würdest, eine Maske so lange zu tragen, denn zur Zeit ist von deiner Manier keine Spur. Die zweite Lieferung hat, deucht mich, mannigfaltigern Gehalt als die erste, und ich weiß gar nicht mehr zu raten, dass es die Arbeit eines vorzüglichen Kopfes ist, bin ich überzeugt, aber gegen Goethen wollte ich wetten. Es fehlt noch eine gewisse Einfachheit in der Behandlung. Auch hat das Ganze das Ansehen eines Pendants zum Meister, und Goethe hat noch nie zwei ganz ähnliche Werke aufeinander folgen lassen. Solche treffende Züge in der Charakterdarstellung, die einen tieferen Blick verraten und woran man dich oder Goethen erkennen würde, findet man eben nicht. Der Stil ist fließend und in der zweiten Lieferung weniger geputzt. Kurz, ich verzeihe es diesmal der Schlegelschen Familie, wenn sie von dem Teufel der Neugierde übel geplagt werden. Wir haben die famose Emilie Berlepsch jetzt hier, und sie bleibt noch ein paar Monate. Herder hatte ihr einen sehr höflichen Brief an mich mitgegeben. Ich suchte sie auf, traf sie nicht und wartete nun, bis sie gegen meine Frau ein Lebenszeichen von sich geben würde. Dies ist geschehen, und ich habe sie gesprochen, bin aber gar nicht erbaut. Mit einem halben Dutzend solcher Prophetinnen zu leben, wäre für mich eine ästhetische Hölle. Wir haben jetzt eine Kunstpedantin in der Musik hier, Madame Duchesque, die nichts als Mozart hören mag. Zu dieser ist die Berlepsch ein würdiger Pendant. Sie hält nur das Tragische für Poesie, predigt über den Verfall des Geschmacks und klagt, dass in der komischen Oper der Charakter nicht gebessert wird. Kennst du denn ihre Werke? Ich habe nichts gelesen als ein kleines Gedicht im Merkur an Herder, das recht artig war. Sie macht Ansprüche auf Deklamation. Vielleicht hören wir sie morgen. Wir haben sie mit der Duchesque zusammengebeten. Wie kann nur Herder an einer solchen ästhetischen Betschwester Geschmack finden? Monnier geht viel bei ihr aus und ein, und man sagt, sie wollten sich heiraten. Monnier habe ich mehrmal gesehen, aber noch nicht gesprochen. Er sieht mir zu wichtig aus, und sein Fach, die Politik, liebe ich jetzt ganz und gar nicht. Ich bin auf dem Wege der Besserung für meine schriftstellerische Tätigkeit. Die üble Gewohnheit, zehnerlei anzufangen und nichts zu vollenden, will ich mit dem Jahre 1797 abzulegen suchen. Ich hatte einen theoretischen Aufsatz über Musik für meine Frau angefangen und bin diese Ferien nicht abgegangen, bis ich ihn geendigt habe. Nun hoffe ich dir, auch bald etwas für die Horen schicken zu können. Kants Metaphysik der Rechtslehre habe ich fleißig durchblättert und schöne Ausbeute auch für den Juristen gefunden, aber doch scheint mir der Gegenstand noch nicht erschöpft und nicht alle Behauptungen evident. Noch eine Bitte an dich von Minna. In Jena ist jetzt ein gewisser Instrumentmacher Otto, der spanische Zittern oder Gitarren verfertigt und sich sonst in Gotha aufgehalten hat. Von diesem wünscht meine Frau, bald eine Gitarre zu haben. Sei so gut, sie zu kaufen oder zu bestellen und lass sie von dem Künstler einpacken und mit der Kutsche zu weiterer Beförderung an Kunze schicken. Melde mir sodann den Betrag. Dein Körner.